Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen und auch überregional. Heute mit dem Johannes Thon, auch bekannt als Düsenberg, und mit mir Bernd Pirat. Und ich werde mich heute, auch wenn meine Frau das nie glauben wird, ein bisschen mit Kultur beschäftigen. Und stell dich erstmal vor. Ich soll jetzt vorstellen. Ja, du sollst dich erstmal vorstellen, für die Leute, die dich vielleicht doch nicht kennen. Oh, es gibt Leute, die mich nicht kennen. Okay, sie kennen mich aus solchen Filmen wie: habe 15 Minuten lang sämtliche Benutzer des Wikis gesperrt. Oder wie stelle ich mich möglichst dusselig bei einer Bundesvorstandskandidatur an? Bin Johannes Thon, komme aus Rheinland-Pfalz. Viele kennen mich unter meinem Netznick Düsenberg, @Düsenberg _ dann bei Twitter, und das Ganze mit UE bitte. Und ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, lebe in Koblenz. Und bin vom Beruf Musiker, ich unterrichte Musik, ich schreibe Musik, ich mache Illustrationsmusik, das ist also Filmmusik, sagt man da auch so. Unterrichte das, betreue mehrere Kultur- oder musikalische, im kulturellen Rahmen eingebettete Jugendprojekte. Und wenn es dann auch dann noch passt, live auf der Bühne. Und mein Thema ist die Kulturpolitik. Das ist mir sehr, sehr wichtig in all seinen Facetten. Und wir versuchen jetzt mit der Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik, vielleicht kommt noch die Medienpolitik dazu, das können wir gleich ein bisschen ausarbeiten, auf Bundesebene eine Position der Piraten zu entwickeln, mit allen Landesverbänden zusammen, für die Bundestagswahl nächstes Jahr, zum Thema Kulturpolitik und was sie bedeutet und wo sie hingeht, wo sie herkommt und so weiter. Was ja, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, wohl ein absolutes Novum in der deutschen Politik wäre, dass es eine Partei gibt, die eine bundesweite Ausrichtung für die Kultur hätte. Naja, also ob das jetzt ein echtes Novum ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Natürlich hat jede Partei, also jetzt wir reden mal von den etablierten Parteien, kulturpolitische überwiegend Teil auf Landesebene statt, weil Kulturpolitik obliegt der Landeshoheit der jeweiligen Länder. Das ist auch gut so, das ist auch wichtig so, weil Kultur hat natürlich viele regionale Einflüsse und Prägung. Aber ich halte es für sehr wichtig, auch gewisse Dinge bundespolitisch zu definieren. Und da habe ich bei den anderen Parteien nichts gefunden, weil Kultur ist uns umgibt Kultur von morgens bis abends. Und man muss sich einfach mal darüber im Klaren sein, Kultur ist nicht nur da in diesem großen Haus, wo die dicke Dame abends schreit, sondern Kultur ist auch Alltag. Das fängt an von hochintellektuellen kulturellen Ereignissen, die vielleicht auch nur einen kleinen Rahmen haben, bis hin zu Kindern, die sich mit Straßenmalkreide alles bunt anmalen auf der Straße, vom Hüppekästchen angefangen bis zur Sonne und was weiß ich. Das sind ja alles kulturelle Ereignisse. Und zu versuchen, Menschen, die sich nicht selber gar nicht als kulturell aktives Wesen wahrnehmen, dass denen klar wird, hey, ich habe doch verdammt viel mit Kultur zu tun und bin da aktiv. Und Kultur ist ja eine Sache zwischen Sender und Empfänger. Und dann gibt's ja dann so den intellektuellen Kulturbegriff. Ja, du schaust dir jetzt das Bild an und dann darfst du nicht fragen, was das Bild darstellt, sondern du stellst dir das Bild stellt dir die Frage, was du darstellst, und dann steigt man dann schon aus und denkt sich, oh mein Gott, ich hätte mir doch besser eine Flasche Rotwein reingezimmert, dann hätte ich das mit dem Malkasten meiner Tochter auch noch hingekriegt. Also das sind halt so diese ja, das sind halt, das ist ja kein Problem. Das sind halt die Klischees. Und die sind auch wichtig, die sind auch gut so, und das hält das Ganze ja auch lebendig. Was aber jetzt die Essenz davon ist, die eigene Aktivität und die Wahrnehmung von Kultur, das wechselt ja permanent, rasend schnell, immerwährend. Das macht es auch so sehr, sehr schwer, Kultur als solches zu definieren. Und ich bin im Grunde ja auch der Meinung, dass Kultur gar keine Definition braucht, weil in dem Moment, wo ich sie anfange zu definieren, schränke ich sie auch in irgendeiner Art und Weise ein. Und das möchte ich nicht und das kann es nicht sein. Nichtsdestotrotz gibt es kulturpolitische Themen, wie zum Beispiel die Demokratisierung von Fördergeldern, Transparenz in dieses Thema zu kriegen. Das ist ein ganz heißes Thema von Regional- bis Bundesebene. Dann von mir aus auch noch die Erhaltung von regionalen Kulturen, die müssten aber auch von der Bundesebene allein durch die Wahrnehmung gefördert werden. Und es geht darum, dass man vor allem junge Menschen versucht, für Kultur zu begeistern. Und das sind so die Dinge und die Ansätze. Und das wird auch spannend, weil in der AG Kulturpolitik sind wirklich ganz, ganz tolle Piraten zusammengekommen, die sich da wirklich super intensiv Gedanken drüber machen und das auch mit Leidenschaft und Herz verfolgen und das in ihren Landesverbänden auch machen. Und mein Job ist es denn, das irgendwo zusammenzubringen als Hub und Kulturpolitik auf Bundesebene dann ankommen zu lassen. Und wie genau gehst du da vor? Also habt ihr schon eine Bundes-AG, habt ihr schon alle an einen Tisch geholt oder wo genau steht ihr da, um das jetzt zu bündeln? Also es gibt eine Bundes-AG, die AG Kulturpolitik, die ist auch schon richtig gut besetzt von den verschiedenen Ländern. Es gibt aber auch leider einzelne Länder, die noch nicht vertreten sind, die kein eigenes Kulturprogramm bis jetzt entwickelt haben. Berlin hat ein Kulturprogramm, Nordrhein-Westfalen hat ein sehr detailliertes und die Bayern sind einfach das nordrhein-westfälische Programm geschnappt und hat gesagt, so, jetzt gucke ich mal, was für die Bayern da drin ist und dann hangel ich mich da mal lang, hat da mit dem Martin zusammen ein wundervolles Programm entwickelt und das wurde jetzt auch mit überwältigender Mehrheit auf dem Landesparteitag in Bayern dann angenommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und das würde ich mir... Darf ich ganz kurz dazwischen? Klar. Du warst gerade ein bisschen abgehackt. Wer hat das in Bayern gemacht? Die Tina hat das gemacht und der Martin. Alles klar. Ist gerade ein bisschen untergegangen wegen einer Verzögerungspause im Internet. Kannst jetzt einfach weitermachen. So, okay. Die haben das halt gemacht, indem sie einfach hingegangen sind und haben sich an einem bereits bestehenden Programm orientiert. Und das ist ja so ein gegenseitiges Befruchten. Und die AG Kulturpolitik ist jetzt in erster Linie damit beschäftigt, die kulturpolitischen Positionen, die es bereits innerhalb der Piratenpartei gibt, zu sammeln. Und dann wollen wir versuchen, in Ländern, wo es halt eben das nicht gibt, noch kein kulturpolitisches Programm gibt, und das muss man aber immer sehr vorsichtig machen, weil die Landesbelange sind natürlich immer vorrangig. Wie gesagt, Kulturpolitik ist halt Ländersache. Ist auch gut so. Und dass man sich da gegenseitig hilft, initiiert und vielleicht auch den einen oder anderen dann dazu bringt zu sagen, so, hey, Kulturpolitik finde ich spannend und in unserem Land gibt es noch gar nichts. Ich versuche da mal Anschluss zu finden, den Austausch zu finden und auch Unterstützung zu finden. Das ist erstmal unser Job. Entschuldigung, mir ist gerade die Feuerwehr vorbeigefahren, das wollte ich jetzt nicht auf dem Podcast haben. Wie wollt ihr jetzt die anderen Länder dazu animieren, dass die auch kopieren, bearbeiten oder mit euch zusammenarbeiten? Also nur über diesen Aufruf hier oder geht ihr jetzt wirklich direkt auf die Landesverbände zu? Also ich habe im SYNC-Forum in allen Landes... Kunde mal bitte. So, Entschuldigung. Da krabbelte mein Telefon. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo war ich? Achso, genau, die Aufrufe. Also ich habe im SYNC-Forum in jedes Landesforum reingeschrieben, hey, es gibt eine AG und die trifft sich im Mumble und wer interessiert sich dafür und kommt doch bitte mit. Gibt es noch Fragen? Das haben wir gemacht. Dann haben wir über Twitter natürlich ganz viel rausgehauen. Dann habe ich Leute direkt angesprochen, andere Leute haben wieder andere Leute direkt angesprochen. Also wir versuchen gerade über alle Kommunikationskanäle und Multiplikatoren, wie zum Beispiel Johannes Ponada hilft uns da auch, das ein bisschen in die Länder zu tragen. Deswegen hat er auch gerade angerufen. Also versuchen wir jetzt in der ersten Phase an einen Tisch zu bekommen aus allen Ländern, weil das ist auch so ein bisschen Politik, in der Piratenpartei, wir würden jetzt eine Position erarbeiten, die in Bochum vorstellen und da ist dann irgendein Landesverband, der sich bis dahin keinen Meter gerührt hat und dann sagt, das geht aber nicht, ihr habt uns hier vollkommen vergessen, was ist los? Und dann kann ich sagen, ja, aber ich habe euch 24.000 Mails geschrieben, da hat sich keiner gemeldet, so, nee, habe ich nicht gesehen. Also das versuchen wir halt jetzt wirklich zu verhindern, indem wir jetzt halt das Krähennest, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, das jetzt hier zu propagieren. Ich werde bei einem Artikel für die Flaschenpost schreiben. Wie gesagt, Twitter, dann gehe ich in die einzelnen Landesverbände rein. Ich habe natürlich Ich war mit einer der Versammlungsleiter jetzt auf dem Landesparteitag in Bayern. Habe ich natürlich auch ganz viele Leute angesprochen und da auf das aufmerksam gemacht, weil ich denke, dass es sehr, sehr wichtig sein wird für die Piratenpartei im nächsten Jahr zum Bundestagswahlkampf eine kulturpolitische Position zu haben, weil wir sind eine Kurpartei, wir kommen aus einem kulturpolitischen Thema, das ist unser Kern. Und Kultur bedient sich natürlich auch der Medien und der Verbreitung. Urheberrecht ist ein wichtiges Thema und da schließt sich dann der Kreis. Ja, dazu hätte ich gleich zwei Fragen. Fangen wir mit der ersten an, und zwar: bis Bochum ist nicht mehr lang hin. Meinst du, das schafft ihr noch? Ja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Also wir werden mit Sicherheit keinen Antragspapier da zusammenbekommen. Also das wäre auch ein bisschen zu arg. Aber ich denke, dass wir eine Kulturdefinition haben werden, die man auf einem schönen Flyer da durchaus präsentieren kann. Das muss ja auch gelebt und gewachsen werden. Wir wollen ja auch Kulturpolitik vorleben, entsprechend Events organisieren und derlei mehr. Und wir haben nächstes Jahr noch einen Bundesparteitag, der dann hoffentlich auch programmatisch sein wird. Also ich finde die Idee, da mit der neuen Vorstandswahl bis nach der Bundestagswahl zu warten, eigentlich ganz spannend. Aber das muss man abwarten. Aber auf jeden Fall werden wir uns positionieren, auch mit dem Hintergrund vielleicht auch nochmal einen Impuls zu setzen. Leute, es gibt uns und es ist wichtig und nehmt euch dem an. Und das, was bis jetzt aus den Ländern zurückkam, hat das ja auch bestätigt. Und das war halt eben auch zu Bochum nochmal so eine Initialzündung hinbekommen. Ja, ich habe das bisher mal erlebt, dass sich auf solchen Parteitagen auch immer Arbeitskreise und Arbeitsgruppen getroffen haben. Könnt ihr da nicht dann direkt einen Slot, ich sag mal, in Bochum anbieten, wo sich dann die Leute treffen können? Habt ihr das vor? Fragen wir so rum. Ja, das ist, also ich persönlich, das ist aber jetzt auch der Umstand, weil ich vielleicht ja dann auch in die Versammlungsleitung wird mit Sicherheit versuchen, dass man sich da real-life-mäßig trifft, aber ich persönlich bevorzuge eigentlich die Idee, die es auch gibt, im Vorfeld sich dann zeitnah dann doch in Nordrhein-Westfalen zu treffen, weil, oder vielleicht auch in Koblenz, das muss man sehen, also da, wo es ein bisschen zentral ist, im Real-Life zu treffen, weil ich persönlich bin ein ganz großer Freund von jemand persönlich erleben zu können, und das ist dann auch oft sehr beeindruckend, motivierend und inspirierend. Da kommt aber jetzt so der Punkt rein, soziale Hygiene, ne? Das ist ja auch ein großes Thema. Also mittlerweile sind unsere Landes- und Bundesparteitage so vollgestopft mit Arbeit und Ansprüchen und Programm, dass genau dafür halt letztendlich ja, die Zeit fehlt. Wir hatten das in Bayern jetzt, da gab es eine Kreisverbandskonferenz parallel zu dem Landesparteitag, der auch noch ein Wahlparteitag war. Das hieß, Aktionen sind gewählt worden, wo doch ein großer Teil auch von Piraten, die schon aktiv in den Strukturen eingebunden sind, also auf Kreisebene waren, waren halt nicht dabei. Deswegen bin ich da nicht so ein großer Fan von, weil man zieht das ja aus der Versammlung letztendlich raus. Okay. Ich möchte zurückkommen auf meine andere Frage, die ich noch von eben hatte. Du hast gesagt, dass die Piraten aus einem kulturpolitischen Bereich kommen. Würdest du doch bitte noch einmal erläutern für all die Leute, die das nicht kennen oder diese Sichtweise nicht haben, also einfach nur mal, was du damit gemeint hast, darzulegen? Naja, also einer unserer Kernthemen ist ja nun mal das Urheberrecht, wo der Bruno Gramm also wirklich auch jetzt mit seiner Petition zum Leistungsschutzrecht, die es übrigens zu unterstützen gilt, also schaut bitte, wo er den Link findet und petitiert, hat das sehr gut gemacht und hat uns, da stehen wir so in Schweden gegründet worden, aus der Pirate Bay Geschichte heraus, das waren so die ersten Tauschbörsen, die wurden ja dann mit rechtlichen Restriktionen überzogen. Und man versucht natürlich, diese Dinge stark zu reglementieren, weil es gibt kein freieres Medium als das Internet, und es zu kontrollieren macht, abgesehen davon, dass es keinen Sinn macht, ist es auch nicht möglich. Und was passiert jetzt im Internet? Im Internet passiert Social Media, es passiert Infomedia, es passieren sehr, sehr viel kulturelle Sachen. Von der Musik angefangen, Filme gucken, Bücher lesen. Also man kann ja nahezu alles kulturell, bis auf jetzt vielleicht darstellende Künste, also aber selbst da kann man sich Fotos anschauen von Skulpturen und Bildern und wie auch immer, kann man ja da alles machen und zwar auch aktiv. Ich kann im Internet aktiv Musik machen, mich einbringen und so weiter und so fort. Das ist so der Hintergrund und dafür muss dass Netzkultur als solches ja auch ein ganz wichtiger kultureller Aspekt ist, in all seinen Auswirkungen. Ob das jetzt Leute sind, die im Internet E-Sport betreiben, also E-Sport ist auf wirklich hoher Leistungsebene Counter-Strike spielen oder World of Warcraft, das sind so, oder FIFA ist auch ein ganz großes Programm. Weiß das zufällig, ich habe einer der ersten E-Sports Vereine hier in Koblenz gegründet, oder der in Koblenz war es der erste und einer der ersten in Deutschland und war da in dieser E-Sport-Szene lang unterwegs und habe da gelernt, dass die sozialen Anforderungen, um zum Beispiel E-Sport erfolgreich zu betreiben, einer Band im musikalischen Bereich in nichts nachsteht. Es bedarf Disziplin, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Kontinuität, Kommunikation, ja, aber das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst. Aber das ist halt auch ein Teil der kulturellen Teilhabe, die nun mal letztendlich technisch affin dasteht. Und aus diesem Ganzen kommen wir ja. Und die Piraten in der Seabase in Berlin gegründet worden. Genau, das. Jetzt wäre wieder der Zug. Ich wohne hier total toll. Ruhrgebiet halt. Das nur mal, damit die Leute, die das noch nicht kannten, weil wir haben ja einen rapiden Wachstum hinter uns, das nochmal gehört haben. Zum Leistungsschutzrecht und der E-Petition, da hat der Trollfunk auch eine Aufnahme gemacht. Die dürfen wir uns Raubmörder kopieren vom Krähennest. Da war der Macher vom Trollfunk so nett, uns das zu erlauben. Die werden wir auch noch online stellen. Dann könnt ihr die entweder beim Trollfunk oder bei uns demnächst auch nochmal nachhören. Nur um das auch nochmal gesagt zu haben. So, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sonst noch sagen wollte. Stimmt, du hast gesagt, eine Konferenz wollt ihr machen. Entweder hier in Nordrhein-Westfalen oder in Koblenz. Habt ihr da schon Termine genauer, Planung oder steht das wirklich alles noch am Anfang? Das steht tatsächlich noch am Anfang. Also wir werden diese Woche noch zweimal mumbeln. Wir haben jetzt Montag, das heißt, wir werden morgen mumbeln und am Donnerstag, weil wir sind noch so am Mission Statement beschäftigt. Da gibt's auch schon spannende Positionen. Wie gesagt, es geht mir auch darum, die Kultur ganz weit zu fassen. Also mir ist es halt auch wichtig, ich bin ja auch Klassiker, mir ist auch wichtig, mal zu sagen, so, hey, es macht durchaus Berechtigung, Klassik zu fördern, ob das jetzt in dem Maße oder anders oder wie auch immer, das sind ja schon Detailfragen. Also wir haben ein ganz breites Spektrum von Leuten, die kommen aus tatsächlich aus der tiefsten Netzkultur bis hin zu den Leuten, die aus der Hochkultur kommen, als Schriftsteller, als Musiker oder wie auch immer. Und das ist zu sehen, ist wunderbar. Um halt zu schauen, wie wichtig das ja auch für den Alltag ist. Damit, wenn wir uns im Real Life treffen, dann auch Grundlagen haben, auf denen wir uns dann entwickeln können. Es kann auch durchaus ganz woanders sein. Also ich weiß, die Tina aus Bayern fährt demnächst nach Berlin, um sich mit den Berliner Kulturpiraten auszutauschen. Vielleicht gibt es auch jetzt ein Event in absehbarer Zeit, den ich jetzt nicht weiß, wo man sagen kann, hey, das wäre eine Gelegenheit, wo wir uns treffen können. Wir haben es auf dem Schirm, wir haben das vor und das lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Wo sollen sich denn jetzt all diese Millionen Zuhörern aus den anderen 13 Bundesländern melden? Bei dem genau? Bei dir oder bei der Tina? Oder gibt es da eine extra Mailingliste, wo man sie eintragen kann? Also ich persönlich kenne 16 Bundesländer. Oder du meinst jetzt die nicht, also nicht Berlin, nicht Nordrhein-Westfalen und nicht Bayern. Genau. Genau. Ah, okay. Nee, also Ansprechpartner für die Bundesgeschichte bin dann ich. Alle anderen sind auf ihrer Landesebene da dann auch in Bayern Tourbeauftragte geworden. In Berlin weiß ich das jetzt nicht genau, ich will dann jetzt nichts Falsches sagen, aber weil das weiß ich jetzt nicht. Die können zu mir kommen, die können natürlich jeden anderen ansprechen, das ist überhaupt kein Problem. Die können aber auch gerne mich ansprechen, wenn sie da Fragen haben. Und es gibt einen Twitter-Account, @kulturpiraten. Es gibt die Wiki-Seite piratenpartei.de/ag-kulturpolitik. Es gibt da sind diverse Pads schon verlinkt, wo man Fragen stellen kann. Da sind auch alle Programme, die es bereits gibt, verlinkt. Wir haben sogar die Programme der anderen Parteien da verlinkt, da kann man sich das auch schauen. Und das Staatsministerium für Kultur in Berlin ist da auch zu finden. Mailingliste ist beantragt, die wird jetzt, hoffe ich mal, die Woche dann auch im Sync-Forum und als Mailingliste zur Verfügung stehen. Haben. Also diese ganzen strukturellen und organisatorischen Sachen habe ich angestoßen, die sind auf dem Weg und wie gesagt, ich habe dann gesagt, okay, ich mache das dann strukturell auf Bundesebene und das wird es auch dann früher oder später wird es dann auch, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Beauftragung oder wie auch immer ist, wird sich das dann, dann entwickeln. Gut, also sind im Prinzip jetzt alle da draußen aufgerufen, die sich die Kultur auf die Fahne schreiben wollen oder schon links geschrieben haben und sich noch nicht engagieren, sich bei dir zu melden oder beim AK zu melden, um dort ein richtig stimmiges Programm aufzuarbeiten oder zu erarbeiten für die Piratenpartei und ich sag mal, richtig gute politische Arbeit zu machen. Wir haben ja jetzt momentan auch die NoFu Week und deswegen passt das ganz gut, dieser Aufruf. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst? Ja, wie gesagt, es ist halt eben auch wichtig, dass wir eine gewisse innerparteiliche Kultur entwickeln. Also von der politischen Kultur angefangen zur Diskussionskultur und auch zu dem, was man tatsächlich als Kultur, als Kultur im Kunstbegriff oder, ach, das ist jetzt immer so Geschwurbel, will ich eigentlich, also mir geht es darum, Kunst als Selbstwert auch dastehen zu lassen. Also in Deutschland neigen wir leider dazu, Kunst unter Umständen nur dann zu fördern, wenn sie mit irgendeinem Mehrwert behaftet ist, so Rock gegen rechts oder wir malen gegen irgendwas. Und das finde ich so schade, dass man nicht Kunst und Kultur als um ihrer selbst willen auch begreift und betreibt. Und ich weiß nicht, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Mir ist es wichtig, das nach innen zu tragen, damit es wir nach außen demokratiebildende Prozesse brauchen immer viel Kraft und auch Gelassenheit, auch mal Dinge zuzulassen und auch mal an die Dinge da einzugreifen, wo es nötig ist. Und damit das dann halt eben auch mit einer entsprechenden sozialen Hygiene eingeht, bedarf es halt eben Kultur und auch kulturellen Zusammenkommen. Deswegen haben wir auch vor, im nächsten Jahr vor der Bundestagswahl ein großes Piratenfestival hier in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein zu organisieren, wenn das alles so klappen sollte, wie wir uns das vorstellen, was ausschließlich dem piratigen Miteinander und dem kulturellen Erleben dienen soll. Also da sollen dann Bands spielen aus der Partei, gibt's genug gute Bands, da sollen Ausstellungen sein, da soll Diskotheken sein aller Richtungen, weil das gibt halt das Gelände her. Das liegt alles sehr zentral. Also Koblenz liegt sowieso schon sehr zentral in Deutschland. Man kann da vom Zelten bis zum Drei-Sterne-Hotel, Jugendherberge ist da alles vorhanden. Man kann grillen, essen. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Jede kann da bedient werden. Und da wird sich dann hoffentlich dann auch ein bisschen mal so gegenseitig beschnuppert, weil du hast eben gesagt, wir haben viele neue Piraten, die hier eben nicht aus dieser Netzkultur stammen und die schauen sich das dann mitunter schon so ein bisschen verwundert an, wieso rennt jetzt dieser Kerl, das ist doch jetzt der Leiter von der Versammlung, mit so einem Krönchen auf dem Kopf rum oder wieso hat der grüne Haare und wieso hören die diese schreckliche 8-Bit-Musik, wenn gewählt wird, ja? Da gibt's ja durchaus Berührungsängste und in Bayern habe ich das schön gesehen, da gab's ältere Leute, so richtige Bajuwaren in Lederhosen, wo ich echt gedacht habe, oh Gott, die haben sich verlaufen, das waren richtige Piraten. Und da lief dann mal ein bisschen Blasmusik morgens zum Reinkommen und dann lief 16-Bit-Krempel, dann lief irgendwas. Also das gehört alles zusammen und das muss man halt einfach wirklich erfahren. Und wenn man kennt, versteht man auch viele Abläufe viel eher. Das ist mir wichtig. Also mir ist zum Beispiel so dieses ganze piratige Miteinander so richtig klar geworden, als ich selber mal dank vieler guter Freunde in Berlin war und wir haben die ganze Nacht in der Seabase gesessen und Junk getrunken und lustige Videos geguckt und Zeug das war sehr, sehr wichtig. Und das gilt es halt auch zu tragen. Das möchte ich auch nicht verlieren. Das ist mir ganz wichtig. Ich will, dass diese kulturellen Besonderheiten der Länder erhalten bleibt. Da soll nichts aufgesetzt sein. Aber ich will aber auch diese ursprüngliche Piratenkultur nicht verlieren. Das muss alles gleichberechtigt nebeneinander seinen Platz finden können. Ja, aber ich sag mal, Nee, Arbeit ist auch doof. Ich finde das gut. Ich bin selber, ich höre Klassik und höre Metal, also eigentlich auch was teilweise relativ gegensätzlich ist und so. Das alles unter einen Hut zu bekommen, weil ich sag mal, gerade über Kultur und über Geschmack kann man ja wirklich zünftig streiten. Jo, das ist auch wieder dann ein Teil der Kultur letztendlich. Also ich weiß, was ich mir da aufhalte, weil das ist wie ein Sack Flöhe hüten, nur ohne Sack. Nur es tut Not, weil wir erleben das ja schon in einzelnen Landesverbänden, dass da verschiedene Dinge auseinanderdriften. Ich bin nicht jetzt so der große Harmoniker, der sagt, wir müssen jetzt alle so an einen Hut und jetzt nehmen wir mal tief Luft und und weil gedöhnt hat. Also Demokratie ist auch kontrovers und das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber es muss eine einende Prämisse haben, auf die man immer wieder mal schauen kann, wo man sich auch mal selber in schwierigen Stunden, wo man sagt, so dieses scheiß Piratengedöns, geht mir alles auf den Sack und bla, wo man sich einfach mal bewusst macht, hey, ich hatte mal ja irgendwann eine Motivation, da mitzumachen und ich habe mich in dieser Prämisse gefunden und die schaue ich mir jetzt an und das bringt mich mal wieder auf den Punkt und ich setze neu an oder kann mich mal in eine andere Richtung, dass man zusammen eine Prämisse hat, unter der man läuft und dann kann man auch ein bisschen gelassener andere Dinge zulassen. Genau. Warst du denn auch auf der FlauschCon, wenn du von innerparteilicher Kultur sprichst, weil das war ja dann so ein Kulturereignis auch? Nee, leider nicht, weil ich war an dem Wochenende woanders. Aber die Elle Nördinger, die Forschungsdorte, hat mir da sehr enthusiastisch berichtet und fand ich eigentlich auch alles sehr, sehr schön, was mich halt eben an der FlauschCon so bisschen gestört hat, sage ich jetzt mal, dass sie auch schon wieder programmatisch besetzt war. Ich persönlich wünsche mir ein Event, wo man halt einfach mal sieht oder schaut, was passiert eigentlich. Also die Dinge einfach mal laufen lässt. Und das ist aber jetzt ganz subjektiv. Ja, also das sind so für mich eigentlich immer so die schönsten Events, wenn du irgendwo hinkommst und weißt überhaupt nicht, worum geht es denn jetzt? Und dann geht das noch. Zaubert dich, es nimmt dich mit. Das finde ich eigentlich für sowas spannender, aber es war sehr, sehr wichtig, dass so ein Event zu diesem Zeitpunkt so stattgefunden hat. Ich glaube auch nicht, dass es ohne Struktur möglich gewesen wäre. Nein, ich denke auch nicht. Also wenn du 150 Leute auf einen Ort bringst, brauchst du Struktur. Und wenn die Struktur ist, dass vorne eine Band spielt und alle zuhören. Genau. Ja, ich sag mal, wobei, es wär natürlich auch mal ein gutes Experiment, einfach 150 Piraten irgendwo hinzusetzen und mal gucken, was passiert. Ne? Vielleicht kommt da was Bombastisches bei raus. Ja, das ist durchaus so. Also, ich habe solche Sachen auch schon gemacht, mit jungen Menschen hauptsächlich und ich bin halt ein großer Fan von Zulassen. Also so gehe ich auch mit meinen Jugendgruppen um, dass ich diese ganzen gruppendynamischen Prozesse weitgehend gar nicht alleine durch meine Präsenz den Leuten klarzumachen, so pass auf, ihr könnt machen und tun, was ihr wollt, ich bin hier so der Rahmen, der das alles fängt und es wird nichts schief gehen, weil ich bin ja da und dann geht auch nichts schief, weil das hat was mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue meinen Jugendlichen und es sind auch Kiddies dabei und ich habe denen nur ganz klar gemacht, pass mal auf, hier ist jeder gleich, egal wie alt er ist, also es sind tatsächlich Leute von 12 bis eine Mails 21 und ihr seid alle füreinander verantwortlich, weil ihr macht gerade alle dasselbe Ding und es ist wurscht, ob es jetzt ein junger Mädel, wie alt oder wie gut oder wie schlecht oder wie auch immer ist und die lasse ich dann auch einfach mal rennen und dann passieren super tolle Sachen und die gehen total motiviert und respektvoll miteinander um, auch mal kontrovers, so der eine sagt, ja, ich will aber jetzt mal hier von keine Ahnung, Slayer, Nightcrawler spielen und der andere sagt so, nee, ich hätte aber jetzt doch lieber so ein schönes Gospel gemacht. Jo. Dann einigt euch. Das ist halt, die Piraten neigen leider, Gott, das haben wir jetzt in Bayern auch wieder gesehen, die neigen wirklich dazu, für jeden Eventualität gleich eine Regel parat zu haben. Ne? Anstatt einfach mal zu sagen, jo, das lassen wir auf uns zukommen. Wenn es dann so sein sollte, dann kann man sich dann doch mit gesundem Menschenverstand respektvoll zusammensetzen und das Problem lösen. Aber es gibt nun mal leider Leute, die das nicht zulassen können und die wollen dann gleich einen passenden Paragraphen, eine Position, Bestimmung oder was auch immer im Säckel haben, weil mit dem Ding in der Hand haben sie ja recht. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist notwendig in vielen Bereichen, aber gerade so in der Entwicklung von programmatischen Positionen Also es ist jetzt so ein kleiner Appell, lasst mal mehr zu, lasst mal die Leute einfach machen. Dann kann man das Ganze sammeln und dann kann man dann daraus den Sermon ziehen. Weil Brainstorming, und das ist ja auch so ein Kulturinstrument, da sammelt man dann also jetzt muss ich ja doch mal ein bisschen ausführen, weil das Menschen sind in ihrem kreativen Ausdruck durch bestimmte Filter immer gehemmt. Das ist Erziehung, das ist Bildung, das ist kulturelles Umfeld. Das ist auch eigentlich gut so. Ich meine, es gibt diese Simpsons-Folge, wo Bart immer sagt, ich tue, wonach mir ist. Und alle machen dann auf einmal, ich tue, wonach mir ist. Und dann fällt die ganze Stadtorganisation, die fällt dann zusammen und zum Schluss hauen sie sich alle eine rein. Das kann es natürlich auch nicht sein. Und es gibt viele Kulturtechniken, die darauf hinauslaufen, diese Filter in kontrollierten Situationen runterzufahren. Ja, das funktioniert zum einen auf dem Stammtisch, ich sauf 5 Maß Bier und dann denke ich auch nicht mal so darüber nach, was ich sage und lass es raus. Das andere kiffen, keine Ahnung, jeder weiß, wie er es macht. So, und es ist wichtig, kontrollierte Situationen zu schaffen, indem man halt eben tatsächlich seine ganzen Filter runterfährt und einfach mal in der Brainstorming-Situation alles raushaut, was einem zu diesem das dann einfach liegen lässt und dann bei nächster Gelegenheit wieder betrachtet und dann vielleicht überlachen, oh mein Gott, habe ich da einen Scheiß erzählt? Oder aber das ist aber jetzt wirklich richtig spannend, was da rausgekommen ist. Das sind ja Techniken, Kulturtechniken in der Diskussionskultur und die würde ich schon gern auch ein bisschen mehr nach vorne bringen. Das meine ich mit zulassen können und nicht direkt dazwischen brüllen, was redest du denn da für einen Scheiß? Sondern lass ihn doch einfach mal reden. Vielleicht kommt er ja auf einen Punkt, den wir jetzt alle nicht sehen und dafür muss er halt noch ein bisschen drumherum schwafeln. Was aber nicht heißt, es gibt auch wirkliche Patentschwätzer, hat man schon mal das Wort eben, ne? Erinnerst dich? Die einfach nur quasseln, um des Quasselns willen. Da muss man natürlich auch in der Lage sein, so, hör mal, Alter, das ist jetzt Müll, lass es. Also das passiert natürlich auch. Ja, klar. Wir hatten da ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass es einfach auch toll ist bei den Piraten, dass auf den Parteitagen wirklich jeder sagen kann, was er sagen möchte in den Gesprächen. Und klar, die sind dann auf 3 Minuten, 5 Minuten beschränkt. Aber erstmal kann jeder sagen, was er will. Ob das jetzt, ich sag mal, unterm Strich fachlich beurteilt oder was auch immer, Blödsinn ist oder nicht. Aber schön ist es, dass wirklich jeder was sagen kann, weil daraus kriegt man halt auch, ich sag mal, Ideen aus dem kompletten Bandbreite des Spektrums, die es zu einem Thema gibt. Richtig, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und jo, da sind wir halt momentan in der Situation, wo es auch um persönliche Befindlichkeiten geht. Wir sind in den Aufstellungsversammlungen drin, für die Direktkandidaten, würde ich persönlich eigentlich total unnötig finden, aber okay. Aber die Aufstellungs zur Liste fürs Land sind natürlich sehr, sehr wichtig. Und da zeigt es sich dann schon, ne? Und ich meine, wir haben eine relativ junge Demokratie. Wenn man das jetzt mal so in geschichtlichen Maßstäben misst, sind 60 halt sehr viel. Wir haben seit Stabilität und Frieden und all diese wundervollen Sachen. Aber das Römische Reich ist, keine Ahnung, wie lange es gebraucht hat, bis es eingegangen ist. Und ich denke halt, dass wir diese demokratiebildenden Prozesse noch nicht alle durchhaben. Und vielleicht ist es auch so, dass erst mit dem Internet das erste wirklich tragbare urdemokratische partizipierende Instrumente überhaupt erst vorliegt, politisch, demokratiebildend teilnehmen zu können. Und das ist auch so ein Punkt, der manchmal vergessen wird, Teilhabe heißt aber auch wahrnehmen. Und das verstehen manche nicht. Die denken, Teilhabe ist, ich muss dauernd irgendwas raushauen. Nein, Teilhabe heißt aber auch wahrnehmen, weil wenn alle immer nur teilnehmen, nimmt kein Mensch mehr wahr. Ja, das kenne ich halt eben aus den kulturellen Prozessen so, ne? Wenn ich Musik mache, mit anderen Leuten musizieren, wenn ich da nicht zuhöre, dann klappt nicht so. Und auch dieser Gedanke muss ganz tief in die Partei getragen werden und das braucht noch ein paar Jahre, bis das wirklich ganz, ganz tief einkommt. Und dass andere Parteien und gerade die etablierten Parteien davor Angst haben, warum auch immer, ich will das gar nicht irgendwie jetzt hier entwickeln, zeigen sich jetzt schon in so Sachen wie die Schleswig-Holsteiner Piraten wollen alles verraten. Wer hat uns verraten? Die Piraten. So ein Zeugs habe ich gehört, ja. Aber es ist doch heutzutage nicht mehr vermittelbar, wieso ein Ältestenausschuss, der letztendlich die Geschäftspläne des parlamentarischen Betriebes erstellt, warum der hinter geschlossenen Türen intransparent in einer demokratischen Struktur tagen muss. Versteht kein Mensch. Und lustigerweise hat nämlich genau die Presse, die geschrieben hat, so, oh, hier die Piraten und die kriegen einen auf den Deckel und der Kubicki dreht da durch und was weiß ich, gibt's aber auch sehr, sehr viele Leute, denen war das vorher halt nicht bewusst, weil alle immer mitgespielt haben. Die Grünen haben das damals, haben sich schneller von diesen parlamentarischen Betrieben und Abläufen okkupieren lassen, als sie gucken konnten. Ne? Und die Piraten machen es halt nicht. Und genau das müssen wir uns bewahren. Sonst versandet unsere Revolution schneller im Establishment, als wir geguckt haben. Ja, das stimmt natürlich. Also den geilsten Spruch, den ich gehört habe, war, ach guck, die Piraten. Sie machen eine Partei, die ihr Wahlversprechen in die Tat umsetzt und veröffentlicht. Sehr schön. Ich fand das auch total geil, so dieses, ihr veröffentlicht das, dann dürft ihr nicht mehr mit uns sprechen. Also ich kann diese Angst auch nicht verstehen, dass die da herrschen muss, dass irgendwas veröffentlichen wird. Weil ich kann mir sowas ja, wenn da jetzt kein, ich sag mal, wenn da Geschäftszahlen sind oder irgendein Betrieb dranhängt, der damit Geld verdient und wenn jemand das weiß, geht die Existenzgrundlage weg, dann kann ich immer verstehen, dass sowas unter Verschluss gehalten wird. Aber da reden ein paar Leute, die einen abgesicherten Job haben und machen ihre Arbeit und warum man das nicht veröffentlichen kann, verstehe ich nicht. Also was da für eine Angst haben muss, dass man da irgendwas findet, was man denen anlasten kann oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, das finde ich schön, weil das ist nämlich letztendlich entlarven sie sich da, ja. Und wenn die tatsächlich die Piraten jetzt da nachhaltig von diesen Ausschusssitzungen ausschließen, ist das eine parlamentarische, demokratische Bankrotterklärung. Und genau zu diesen Positionierungen zwingen wir die etablierte Politik. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag der Piraten in der deutschen Politiklandschaft. Und das muss man sich auch immer vor Augen halten. Gerade die Rufer in der Wüste, die immer sagen, ja, Themen und Themen, wir müssen Themen und Themen. Machen wir uns doch nichts vor, wir machen uns doch vollkommen unglaubwürdig, wenn wir jetzt zu jedem Krempel zaubern. Dann werfen sie uns vor, ja, ihr habt ja nichts zum ESM. Ja, dann sag ich immer, ja, super toll, ihr hattet auch nichts zum ESM. Alles das, was ihr da fabriziert habt, war Käse, sonst säß man jetzt nicht so tief in der Tinte drin. Und dann ist ein langes Auge angesagt. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir unbedingt eine Positionierung zu irgendwelchen weltpolitischen Geschehnissen brauchen, weil wir haben halt letztendlich auch gar nicht aufgrund dieser intransparenten Strukturen überhaupt nicht die Einblicke in irgendwelche Ausschüsse oder Kabinetten, um da wirklich eine tragfähige Beurteilung durchführen zu können. Wir haben auch nur das, was in der Presse steht. Und wie Presse funktioniert, wissen wir alle. Das kann man auch nicht immer alles ohne weiteres glauben. Oder sollte das auch nicht. Ne? Und das ist genau der Punkt, wo die Piraten halt Unruhe stiften und wo halt die ganzen Etablierten dann doch durchaus ganz, ganz langen Auges. Das habe ich ja persönlich erlebt. Ich habe plötzlich über Twitter oder E-Mail oder sonst was mit sehr etablierten Politikern zu tun gehabt. Oder habe ich immer noch. Einige fand ich auch sehr spannend, mit denen stehe ich immer noch in Kontakt. Andere habe ich gesagt, lass das mal. Ich will auch aus bestimmten Gründen jetzt hier keine Namen nennen, aber es waren schon auf Bundesebene Leute, die man so durchaus kennt. Und da habe ich dann irgendwann mal mich gefragt, Mensch, du bist kleine Hannesler hier aus Pusemuckel. Vorher hat sich keine Sau dafür interessiert, was du sagst, denkst oder machst. Und plötzlich, weil du in so einer dusseligen Partei rumkasperst und mal in der Zeitung gestanden hast, in so einem Regionalkäsblättchen, wollen die was von dir. Ja, das sind ja auch alles auch persönliche Prozesse, die man erstmal hinter sich bringen muss. Ja, klar. Ich meine, von Themen kann man keine Bilder machen, von Köpfen schon. Und das ist für eine Zeitung ja auch wichtig, ne? Richtig, und das ist halt auch so ein Punkt. Wir haben durchaus interessante Köpfe. Einige haben auch gesagt, okay, ich will das nicht. Das finde ich auch sehr respektvoll. Die haben sich auch dran gehalten, jede Kamera rein. Das ist durchaus auch okay. Was halt eben schwierig ist, so eine offene Struktur wie die Piratenpartei erzeugt natürlich sehr, sehr viel Informationen. Und da ist es sehr, sehr schwierig, den Überblick zu behalten und für den Außenstehenden noch mal schwieriger. Und dann kommt noch eine Presse hinzu, die halt wirklich tatsächlich eher so das Sensationchen sucht, anstatt den Inhalt. Weil das hat ja zum Beispiel auch gezeigt, so bestimmte Medien, die waren mehr auf die burlesken Themen aus, andere, jetzt speziell die FAZ, hat sich sehr ernsthaft mit dem Urheberrecht, Leistungsschutzrecht und diesen Dingen auseinandergesetzt. Also Frank Schirmacher hat also da tatsächlich wirklich ein Bann gebrochen und hat halt Bruno Kramm ermöglicht, da viele Dinge gut dazustehen, stehen zu lassen. Andere haben es gleich versucht, wieder in irgendeine Richtung zu... Ich meine, das sieht man ja halt auch. Also die Bild-Zeitung macht dann auf, dieser Gossip-Mensch, ein wunderschönes Live-Bild von Bruno, wo er, wie er halt früher live auf der Bühne war, ist jetzt Chef der Piraten. Ja, erstens mal haben die Piraten keine Chefs und zweitens ist er politischer Geschäftschef. Aber das spielt alles keine Rolle. Fairerweise haben sie dann noch ein Bild vom Landesparteitag drunter geklebt. Also das spielt alles keine Rolle. Es hat kein Mensch dafür interessiert. Aber der eine Nebensatz, er ist der Urheberrechtsbeauftragte für die Piratenpartei. Das war dann der Punkt, wofür es dann in Anführungszeichen gelohnt hat, ja. Aber das sieht ein Außenstehender nicht unbedingt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Da sind wir noch ganz am Anfang. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass eine derart stark vernetzte Struktur wie die Piraten innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Menschen aus eigener Kraft erreichen können. Das war vorher nicht möglich. Also vor der Internetzeit war man halt darauf angewiesen, was steht in der Zeitung, was läuft im Fernsehen oder im Radio. Und meine Oma hat gesagt, das ist wahr, weil das steht ja in der Zeitung. Also das ist halt die Generation. Und wir haben heute die Möglichkeit, Informationen ungefiltert rau rauszuhauen. Das erzeugt natürlich ein Irrsinns-Informationsgewitter. Aber es zeigt sich dann doch, dass die wichtigen Sachen sich immer wieder mal durchsetzen. Und das muss man halt auch lernen, mit umzugehen. Ich bin nicht so ein Freund von der Begrifflichkeit Medienkompetenz, weil mir hat ein Soziologe sehr intensiv klargemacht, aber das wäre jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema, warum Medienkompetenz letztendlich nur eine Symptomatik ist, weil wir reden hier über Lebenskompetenzen. Ja, und da ist es jetzt unser Auftrag, unser persönlicher Bildungsauftrag, diese Lebenskompetenz im Umgang mit diesen Medien zu erlangen. Ja, was ich aber auch vermisse im Prinzip. Also so, ich sag mal so diese Medienkompetenz oder allgemein, Informationen zu filtern und zu bewerten, das war in meinem Sozialkundenunterricht nicht irgendwie Thema. Das kam alles so ein bisschen nebenbei, aber das wird nie gezielt irgendwie oder wurde zumindest bei mir in der Schule nicht so gezielt gelehrt, oder darauf vorbereitet. Das fand ich halt auch schon ein bisschen kritisch, jetzt so im Nachhinein. Richtig, ich weiß es nicht. Also ich bin 67er Jahrgang, bei uns in der Schule, kann ich mich noch erinnern, in der Mittelstufe, als der Direktor mit einem Texas Instruments Taschenrechner mit Drahtdisplay kam und hat ihn dann in der Aula hochgehalten und hat gesagt, das ist jetzt ein Taschenrechner, der kann plus minus mal geteilt und die Wurzel, und dann wurde er wieder weggepackt. Ja, das war also die das war also die Sensation. Und heute halte ich ein Gerät in der Hand. Dagegen ist der Communicator von Captain Kirk einfach scheiße. Ne? Also das ist eine rasante Entwicklung. Das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen bin ich halt ein großer Verfechter Umgang mit Medienkompetenz, oder wie immer man das jetzt nennen mag. Ich will mich da nicht an der Begrifflichkeit anhängen. Dass das in der Schule halt verstärkt nach vorne gebracht werden muss. Weil, machen wir uns doch nichts vor, also so ein Bullshit wie Tatort Internet, das war finsteres Mittelalter medienpolitisch betrachtet, ja. Und auch kulturpolitisch war es eine absolute Katastrophe, ja. Dann sitzen dann irgendwelche Leute, die, ich schau auch mal Internet, und glauben das auch noch, ne. Aber sich im Internet letztendlich souverän zu bewegen, heißt letztendlich auch, dass man sich im Alltag, im echten Leben, offline souverän bewegt oder nicht. Also die Persönlichkeit verändert sich ja durch das Internet nur in bestimmten Situationen. Und man verändert sich ja nur in bestimmten Situationen. Es gibt viele Menschen, die haben mehrere Internet-Persönlichkeiten, verhalten sich auch entsprechend, wie sie sich im Alltag nie verhalten würden. Ja. Andere haben andere Intentionen. Aber die allermeisten Menschen, so jetzt speziell, die auch hier jetzt politisch wirken, die sind halt auch sie und die gehen halt auch so im Alltag rum. Und so habe ich also auch Leute, die ich sonst erstmal aus dem Internet nur kannte, meistens dann auch im echten Leben dann so kennengelernt, auch schätzen gelernt. Also es gibt auch durchaus Menschen, wo ich im Internet immer gedacht habe, so, das ist jetzt also so definite absolutely asshole, die ich dann im echten Leben dann doch recht spannend fand und wo sich auch tatsächlich dann Anknüpfpunkte entwickelt haben. Und das, wir müssen es lernen, da müssen wir durch. Aber das Wichtigste ist, dass wir das lernen können, dass wir da durchkommen, ist das libertäre Wesen des Internets mit allen Mitteln zu verteidigen und von jeglichen Restriktionen versuchen freizuhalten. Weil das, was im Internet stattfindet, findet auch im echten Leben statt. Und das ist vielen Leuten nicht klar. Nur die etablierten Machtstrukturen haben natürlich ein ganz, ganz großes Interesse daran, die Welt nachhaltig verändert hat, was wahrscheinlich die Welt der Demokratie irgendwann mal ermöglichen wird. Weiß nicht, ob ich das noch erlebe. Ja, mal sehen wir dann. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das Dingen am Laufen halten und dass wir da immer wieder Wege finden. Und ob das jetzt Telecomics ist, die in den Revolutionsländern die Internetkanäle freischalten unter schwierigen Bedingungen oder wie auch immer, wir wissen es alle. Und das sind aber auch genau die Verdienste, die wir leider Gottes immer wieder zur Rechtfertigung nach außen bringen müssen, weil es andere politische Kräfte nicht verstehen. Tja, ich kann dir da echt nur zustimmen. Also das ist viel wahr, was du gerade gesagt hast. Aber das hat ja dann, um mal den Bogen zu schlagen, auch wieder vieles mit der Kultur zu tun, ne? Absolut. Weil es halt eine Kommunikationskultur auch ist. Ja, da müssen wir halt tatsächlich noch ein bisschen lernen. Also wir haben in den letzten Wochen, warum auch immer, habe ich auch einen Blog drüber geschrieben, kann man finden bei mir auf der Wiki-Seite oder im Twitter-Account. Da geht's halt einfach tatsächlich darum, dass wir in einer rasenden Spirale leben zwischen von Informationsfetzen, die sich abwechseln zwischen Flausch und Shitstorm und Rand und Gate und was weiß ich, was es da alles gibt. Und es meiner Meinung nach, in der meiner Wahrnehmung mittlerweile vollkommen egal ist, welche Wahrnehmung oder welche Art Wahrnehmung das für den Einzelnen ist, ob es jetzt ein Shitstorm ist oder ein Flausch oder sonst was, man wird wahrgenommen und das ist wichtig. Welcher Qualität das jetzt endlich ist, das spielt keine Rolle mehr. Und das fördert natürlich auch Leute, die bewusst irgendwelche Reaktionen provozieren wollen und denen ist es vollkommen egal, in welche Richtung das geht. Und das ist das Problem ist halt, dass halt gerade mit Hilfe dieser Medien Einzelne in der Lage sind, sehr stark Stimmung zu machen und das auch nutzen. Ich will nicht sagen ausnutzen, die das auch nutzen. Da gibt es Leute, die ich kenne, die gehen da sehr, sehr verantwortungsvoll mit um und überlegen sich dreimal, ob sie sich da jetzt als Multiplikator mitnehmen lassen. Und es gibt andere, die hauen, ballern einfach alles raus. So, egal, Hauptsache hier, Zirkus. Das ist halt, ich sehe manchmal so, das ist so wie mein Kind, wenn man das in einen Bonbonladen einsperren würde und sagen würde, jo, du darfst ja aber jetzt nur einen Bonbon nehmen und du bist jetzt 2 Stunden alleine. Das wird natürlich nicht dran halten. Wir müssen mal. Absolute Reizüberflutung. Absolute Reizüberflutung. Das müssen wir halt lernen. Also da, aber es gibt da eigentlich doch schon ganz gute Symptome oder Anzeichen dafür, dass es auf einem guten Weg ist. Also ich gebe da jetzt mal die Hoffnung nicht auf. Obwohl ich auch vor ein paar Wochen in einer Situation war, Hälse machen alles kaputt. Und dann habe ich mir aber gesagt, so, nee, es liegt in meiner Verantwortung, meine Persönlichkeit und meine Kommunikationsfähigkeit in den Dienst meines Themas zu stellen. Und mir war das noch nicht mal bewusst bis vor geraumer Zeit, dass das mein Thema ist, für das ich brenne. Und jetzt weiß ich das und jetzt habe ich erkannt, welches wunderbare Instrument die Piraten sind. Das habe ich jetzt erkannt nach Jahren Piraten sein. Und jetzt gehe ich nach vorne und jetzt versuche ich das wirklich dahin zu bringen, wo es meiner Meinung nach und auch der Meinung anderer, aber erstmal die der meiner Meinung nach, hingehört. Und dann ist es meine Verantwortung, die Leute mitzunehmen und diese Prozesse zulassen zu können. Ja, und ich hoffe, dass viele diesen Punkt, den du jetzt erreicht hast, auch erreichen, weil ich denke mal, so wie du das sagst, ist man dann schon quasi jenseits von Shitstorms und sowas angelangt und kann da für sich selber in Ruhe arbeiten. Jo. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Richtig. Das ist, da muss ich jetzt nochmal kurz auf diesen Blog eingehen. Das habe ich auch geschrieben, dass ich jetzt einfach da nicht mehr mitmache und als Multiplikator diene. Also ich werde keine Gates mehr retweeten oder mich unnütz empören oder auch nicht mal großartig rumflauschen, weil das ist ja auch so inflationiert worden, sondern wenn ich jemand zum Beispiel, ich bin jemand, der mit dem Thema Liquid Feedback wirklich immer noch hin und her gerissen bin, zwischen großartig, so besser, weil es gibt und, oh Gott, das ist furchtbar. Und deswegen bin ich halt eben so ein bisschen mittendrin. Es gibt Leute, die mich ja so sagen, hey, Liquid ist toll, und andere sagen, Liquid ist scheiße. Aber trotzdem war es mir wichtig, rauszubringen, weil mir das auch klar geworden ist, jemand wie Klaus Peukert, der sich in Neumünster hingestellt hat und hat gesagt so, hey, ich will Beisitzer werden, wichtig, da habe ich Ahnung von, das will ich nach vorne bringen, ist gewählt und er macht genau das. Und deswegen kann man ihm da, egal, ich meine, dass der Klaus halt gern mal rumpoltert und ein bisschen grob ist und manchmal auch Mist labert, okay, machen wir alle, aber er hat sich genau daran gehalten, was er gesagt hat. Also sein Wahlversprechen hält er ein und man kann ihn immer ansprechen zu diesem Thema. Er wird nie müde, Antwort und Rede zu stehen. Und das bewundere ich und das finde ich toll und das ist großartig und das muss man respektieren. Und da gibt es noch viele weitere Felder, wo das so sein soll. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Kultur. Kultur hat sehr viel damit zu tun, wie gehe ich miteinander um. Und dieses Bewusstsein, das gilt es zu erzeugen. Und dann kriegen wir das gewuppt. Schön. Wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, dass wir das genau mit diesem Satz auch so stehen lassen. Weil ich hätte noch eine weitere Frage an dich, die ich mir rausgesucht habe. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Ansprechpartner dafür, und zwar die Musikpiraten. Da gab es ja die Klage von der bösen Organisation mit den vier Buchstaben. Nein, die GEMA hat, glaube ich, geklagt, dass die Musikpiraten dann doch einer davon GEMA-pflichtig ist und deswegen wollten sie den Namen haben. Kannst du uns dazu was sagen, wie der Sachstand da ist, oder habe ich gerade den falschen Ansprechpartner und habe das vollkommen falsch recherchiert? Nee, ich bin da auch im Thema, wobei natürlich Christian Hufgard von den Musikpiraten das maßgeblich und super toll macht. GEMA ist für mich persönlich ein Reizthema. Ich habe am Samstag noch Post gekriegt von der GEMA, einen riesen Umschlag mit irgendwelchen lustigen Zahlen und in Veranlagungsnahme für Anteile. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil rege ich mich dann nur drüber auf. Ich sehe nur jetzt schon, es liegt hier. Okay, ich lasse es liegen. Okay. Stand der Dinge ist der folgende. Besser ist das manchmal. Kurz zum Sachstand. Die GEMA hat halt die Musikpiraten daraufhin verklagt. Es geht 86 Euro irgendwann. Die Musikpiraten haben Sampler aus Musik und eine Band tritt oder ein Künstler tritt unter Pseudonym aus und dieser Künstler weigert sich, seinen echten Namen zu sagen. Daraufhin unterstellt die GEMA, es könnte ja jemand sein, der bei uns nach der GEMA-Vermutung in Verlagnahme ist, also heißt auf gut Deutsch, von uns vertreten wird. Und deswegen ist das ganze Ding GEMA-pflichtig. Ja? Und da haben die Musikpiraten gesagt so, nein, das ist vollkommen egal, ihr habt diesen Künstler unter diesem Pseudonym nicht. Und deswegen zahlen wir das nicht. Und da hat das Landesgericht oder was das Amtsgericht Frankfurt hat das also eben zugunsten der GEMA entschieden, hat aber in dem Urteil auch gleich gesagt, so, also es muss in Berufung gehen, weil da gibt es, ist die abschließende Rechtslage nicht geklärt. Das heißt, es geht jetzt in die nächste Instanz. Und wo steht ihr da jetzt schon? Also gibt es da schon einen Termin oder ist das jetzt noch in der Schwebe, bis das anfängt? Ich habe noch keine Details, also ich glaube auch die Musikpiraten haben noch keine Details von der nächsten Instanz. Ich gehe mal davon aus, dass die GEMA, man muss ja für die nächste Instanz ja auch neue Argumente vorbringen. Das wird jetzt gerade, das passiert jetzt gerade und wir werden das alle erfahren. Also jetzt den Detailstand, was wir da jetzt noch alles vorbringen, will ich jetzt nichts vorgreifen. Also das ist ein laufender Prozess, da bitte ich jetzt einfach mal um Verständnis. Klar, kann ich verstehen. Ja, aber es passiert da was und es wird da auch tatsächlich Wellen geschlagen, auf jeden Fall. Aber du könntest uns vielleicht, wie hieß der noch, der Christoph oder was hast du gerade gesagt, einen Kontakt aufmachen? Zum Christian Hufgard. Christian, ja, Entschuldigung. Klar, ja. Kann ich gerne machen. Hau ich dir morgen früh aufs E-Mail. Oder nachher noch, guck ich mal. Ja, super, das ist nett, weil dann können wir mit ihm mal überhaupt über die Musikpiraten auch mal ein Gespräch machen, damit die auch mal bekannt gemacht werden, was die so machen. Das ist eine gute Idee. Finde ich gut, auf jeden Fall. Ihr solltet vielleicht auch mal das habt ihr ja schon gemacht mit der Nena aus Hamburg, Nena aus Hamburg fürs Leistungsschutzrecht, das habt ihr schon gemacht, ne? Das lasst ihr über den Trollfunk. Ja, genau, das war das. Der Treufunk hat das aufgenommen. Ich habe auch schon seine Seite offen. Er hat uns gesagt, wir dürfen das Raubmörder kopieren. Und das werde ich gleich noch machen. Super. Lieber Bernd, ich danke dir recht herzlich für die Möglichkeit, hier mein Herzblut auszuschütten und für deine Geduld zu dem Thema. Und würde mich sehr freuen, wenn wir damit vielleicht auch den einen oder anderen angesprochen bekommen. Nochmal, wenn ihr was habt zum Thema Kultur, Kulturpolitik, piratige Kultur, was auch immer, Kunst, oder wenn ich euch einfach nur ein Liedchen singen soll im Mumble, habe ich auch schon gemacht, dann meldet euch. Ich bin Duesenberg, @ Duesenberg _ mit UE im Twitter, im Wiki auch unter dem Namen zu finden, und ich wünsche euch was. Dankeschön. Ja, und ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und so lieb warst. War ja relativ kurzfristig. Und wenn du ein Konzert gibst, komplett im Mumble, sag uns Bescheid. Das zeichnen wir dann auch auf und veröffentlichen das, wenn es denn GEMA-frei ist. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ich bin ja leider Gottes GEMA-Mitglied. Und aber ich könnte mir tatsächlich mal... Ich lasse mir was einfallen. Ich mache mal ein GEMA-freies Konzert in Mumble als Premiere. Gut, wunderbar. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Danke schön, dir auch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.